Schon 8? Adelheid! Adelheid! Ja? Nun steh endlich auf! 8 ist es! Ist doch Sonntag, Mama! Du stehst jetzt auf oder soll ich kommen? Nee, Mama, ich steh schon auf. Ja, immer dasselbe Gewirr hier mit den Kindern. So. 15, 15, 20, 25, 30, Moin. 35, 40, was 45, machst du denn da? Ich sterbe nicht, 45, 50, 51, du bloß 52, die 53, du sollst stille sein. 54, 55, kommt der wohl 56, der wenn einer kommt. Wer soll doch kommen? 57, 58, 59, 59, dieser Gauner der Vulko. Bring du uns mal nach Plötzensee. Redke Blech. Sei still jetzt, Mädel kommt. Guten Morgen, Mama. Na, hast du schön geschlafen? Ihr seid wohl fort gewesen die Nacht. Na, das wirst du wohl geträumt haben, wat? Nun mach, trag Holz herzu. Aber mach ein bisschen. Ja, schon. Julian, nur hör mal drauf, was ich dir jetzt sage. Hier hab ich 59 Daler. Nur 59? Na ja, das ist nun mal so, bei Vulkan um ihn muss er einen immer beschummeln. 60? Ja, nur 60 hat er uns geben wollen, nicht? Nun nimmst du eine Hacke. Nur gehst du raus in Ziehenstall und gräbst da Loch, aber unter der Krippe, wo es trocken ist. Da kannst du einen Beutel rin tun und dann flachen stehen, den deckst du mal drüber. Nur halt dich aber nicht so lange auf. Ich denke, du willst was abzahlen für den Grund. Ob du wohl tun kannst, was ich dir sage? Ich gebe es nicht zu, dass das Geld im Haus bleibt. Das nimmst du und bringst du bei Fischern hin. Du hast gesagt, wir wollen damit was abzahlen. Du bist doch ein Hagelhorn, dummer Kerl. Wenn wir jetzt das Geld zu Fischern bringen, da pass mal auf, was uns da passiert. Ich sag ja, was habe ich davon, wenn ich sitzen muss? Du hast aber Zeit, dass du stille bist. Ein bisschen mehr schreien kannst du wohl nicht. Och, ich werde mal deswegen kein an der Maul kaufen. Du machst da Hallo wegen so ein bisschen Geschichte da. Pass du bloß auf dich auf und nicht auf mich. Hast du den Schlüssel schon in das Spree geschmissen? Nee. Na, hast du aber Zeit, dass du Bene machst. Sie sollen wohl einen Schlüssel bei dir finden. Nein. Warte mal, Julian. Gib mir den Schlüssel her. Was willst du denn mitmachen? Das geht dich nicht an. Das ist meine Sache. So, und nur gehst du in den Stall und wenn du wiederkommst, kriegst du einen Kaffee. Das hätte ich man früher gewusst haben sollen. Nur je, Julian. Das hätte ich man früher gewusst haben sollen. Ja. Adelheid! Ja! Wo bleibst du denn, Adelheid? Ich komm ja schon, Mama. Schön schwer sind die Knüppel. Was bringst du denn da für Holz, Mädel? Na halt von dem neuen Knüppelholz. Du sollst von dem neuen Holz nichts nehmen. Das schad doch nicht, Mama, wenn es wegkommt. Was du bloß weißt? Was fällt dir denn ein? Wär du mal erst trocken hinter der Ohren. Ich weiß, wo es her ist. Was meinst du, Mädel? Ich meine das Holz. Ich quassle bloß nicht. Das ist auf der Auktion gekauft. Ja, wenn man wahr wäre. Das ist ja stibitzt. Was ist es? Stibitzt. Das ist ja das Holz von Krüger, Mama. Das hat mir ja Leontine gesagt. Da hast du eine Antwort. Au, Mama. Wir seien keine Diebe. Nur je und mach deine Schularbeiten. Und mach sie sauber, das sag ich dir. Ich denke, ich kann hier in Schlittschuh laufen. Und der Konfirmandenunterricht, den hast du wohl ganz vergessen. Der ist ja erst Dienstag. Morgen ist er. Lern du mir ja deine Bibelsprüche. Ich komm nachher und überher dich. Jesus fragte seine Jünger, wer keinen Löffel hat, isst mit die Finger. Mädel, ich soll dir wohl... Lieber nicht. Was ist denn schon wieder? Nüchte.